Diese drei Fragen, nicht als hätten wir plausible Antworten auf sie, sie müssen nur genannt werden, um gerade das Riskierte, aber auch Fruchtbare dieses Denkens richtig diskutieren zu können. Ich versuche jetzt diese drei Punkte zu klären und dann, wie dem Programm zu entnehmen, gehe ich auf diese Schnittmengen mit den Situationisten ein, wie ja die ursprüngliche Absicht war. Theologie. Zur Theologie muss eines gesagt werden, unter keinen Umständen ist sie mit Religion zu verwechseln. Theologie ist Wissenschaft vom Glauben und Nichtglauben, von der Entstehung des Glaubens, seiner Möglichkeit und seiner Unmöglichkeit. Theologie könnte auch den Satz in sich bergen, wir wissen nichts über Gott. Auch den Satz, Gott ist nicht. Zum Vergleich, wenn die Wissenschaft der Parapsychologie zu der Feststellung kommt, es gibt keine Gespenster, so bleibt diese Aussage doch im Bereich dieser Wissenschaft. Wenn ein Biologe sagt, es kann keine Feuerspeiendrachen geben, so ist das trotzdem eine biologische Aussage. In diesem Sinn ist also Theologie wirklich im Reden über Glauben, nicht Glauben selber. Und vor allem, auf keinen Fall soll es bedeuten, weil viele verbreiten, Kommunismus selber sei nur ein Glauben oder nur eine andere Art Religion, wie das immer wieder auch in unseren Kreisen vermutet wird. Benjamin bietet Theologie genau auf, um diesen Schein zu zerschlagen, um all diese Pseudo-Religionen, die sich immer wieder unversehens festsetzen, zu verbreiten. Seine Theologie ist eine vollkommen negative. Es konnte Benjamin nicht anders gelingen, der Kräfte des Mythos Herr zu werden, als indem er Theologie aufbot. Sein Weg kreuzt sich damit mit den schärfsten theologischen Denkern, zum Beispiel Meister Eckhart oder Cohen, die Gott um der Reinheit seines Seins willen die Realität absprachen. Ihr wisst vielleicht, dass Meister Eckhart deswegen fast exkommuniziert und verbrannt wurde, weil er eine Predigt beginnt mit Gott ist nicht. Und damit wollte er sagen, dass Gott sich allem entzieht. Und genau diese Denkform gibt es auch in der jüdischen Theologie. Der Hermann Kohl, dessen Bücher Benjamin kannte, versucht zum Beispiel Gott sogar die Realität abzusprechen, denn nur Realität Beschmutzung des einen, was in Gott gedacht wird. Und an dieser Stelle bricht sich dann natürlich Atheismus und Theologie tatsächlich, indem es die vollkommenste Negativität aufbietet gegen den Mythos. Mit Mythos ist zunächst mal in der plumpsten Form das gemeint, was bei Rosenberg heißt, Mythos des 20. Jahrhunderts, bei Chamberlain Mythos des 19. Jahrhunderts, was bei Sorel auftaucht als Mythos und Generalstreit. Also einfach diese Glaubensformen, die sich dauernd wieder einnisten und die dauernd wieder zurückzunehmen versuchen, was die Aufklärung einst wollte. Dagegen setzt Benjamin Theologie. So wie schon der Monotheismus all die mythologischen Religionen bekämpfte im Namen von etwas, was außerhalb der Welt ist, so ist das seine Theologie vor allem die Frage an jede einzelne unbewiesene Behauptung, die mit Glanz die Menschen überwältigt, wie kannst du dich rechtfertigen? Von hier aus wird ersichtlich, wie die Zertrümmerung der Einzelwissenschaften und damit die Aufhebung des Pluralismus eines Max Weber zusammengeht mit dem Kampf gegen den Mythos. Mythos im allgemeinsten Sinn ist die hingenommene Wesenheit, die ich mit Subjektqualitäten ausstattet, damit sie statt meiner meine Angelegenheiten regelt. Die Geschichte wird es schon machen. Die Globalisierung sieht über uns hinweg. Jedes Mal, so abstrakt der Begriff ist, versehen wir damit irgendeinen Begriff mit einer Art Personqualität, der wir uns unterwerfen. Und Theologie wird genau aufgeboten, um diesen falschen Göttern den Schein zu nehmen. So. Ja, also das ist der theologische Sinn, wie gesagt, wenn wir das Negative verstehen, ist sie im Grunde Reinigung der Welt von einer Gottesvorstellung, die sich an beliebige Einzelpunkte ansetzt und damit Freisetzung der Möglichkeit, die Materie für sich selber zu sehen. Zweite wichtige ist dieser Linguistic Turn. Ich gehe mal kurz darauf ein, in einer unerlaubten Kurzfassung, was ich mir vorstelle, was bei Luhmann auf der einen Seite, der Habermas auf der anderen, eigentlich ihre Linie von dieser Hinwendung zur Sprache als dem Ausgangspunkt alles Denkens ist. Auf der einen Seite stehen theoretisch Luhmann und Habermas trotz punktueller Gegnerschaft gleichermaßen, weil sie die Welt sich dadurch noch beherrschbar machen, dass sie sich segmentieren, also in Teilchen zerlegen, und nur darauf achten, dass entsprechend dem Gebiet nur die Gebietssprachen gesprochen werden.